Abschnitt 13 aus Melete von Caroline von Günderode. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Skandinavische Weissagungen. Erläuterungen. Odin ist der König der skandinavischen Götter. Frigga, Odins Weib. Baldur, Odins und Friggas Sohn, der schönste, beste und freundlichste der Götter. Notta, die Göttin der Nacht. Loke, der böse Gott der Skandinavier. Hela ist seine Tochter und Herrscherin der Unterwelt. Ymer, der Vater der Riesen, das Erdelement. Nilfheim, die Unterwelt, das Nebelland. Der Gialstrom, der Styx der Skandinavier. Asgard, die Götterstadt. Warnende Träume ängsteten Baldur, Baldur den Schönen, Odins erzeugten Lieblingen der Frigga. Und zu des Vaters Weisheit sich wendend, forschete Baldur, was ihn betreue. Aber der große, herrliche König wusste des Sohnes Frage nicht Antwort. Rief seiner Gattin, dass sie zum Eingang gehe der Erde, hieß sie der König, dass sie befrage dorten die Wohle um die Geschicke Baldur des guten, freundlichen Gottes. Frigga, wie Odin hatte geboten, eilte zur alten, furchtbaren Seherin, nahm mit sich Fulla ihre Gespielin, und es verließen früher die Straßen Asgards die Frauen. Stiegen zur Tiefe, drunten, wo Notta zögernd noch weilte, wo aus der Mähne taurige Perlen schüttelt das Nachtross. Kamen zum Saume hin dann des Norden, wo mit dem Winter Frühling nicht wechselt, Sommer nicht wärmet, herbstliche Früchte reifend nicht schwellen, wo sich die feuchten Nebel erzeugen, eisigte Regen, nächtliches Dunkel. Dort war die Höhle, wo die Prophetin wohnt in der Tiefe. Fulla. Sag mir, o Frigga, wes ist die Höhle, die so gewaltig Odem hier holet, dass mich ihr Lufthauch zieht fast hinunter? Frigga. Wisse, der Eingang hier ist zum finstern Reiche der Hela. Schlangengleich windet, krümmt sich die Höhle neunmal den Tag lang, hin bis zum Strome, neunmal die Nacht lang, hin zum Gialstrom. Über dem Strome wölbt sich die Brücke, welche die Toten führet nach Nilfheim. Fulla. Frigga, du führst mich lebend zur Stelle, wo seine Schleier hebet der Abgrund. Nicht will ich schauen, Augen voll Lichtes, Dunkel von Nilfheim. Nicht mag ich sehen, Kriege der Toten, Schlachten der Schatten, luftigen Erzes blutlose Wunden. Wahrlich verwirren mögt es die Sinne körperlos träumen, Schauspiel der Schatten lebend zu sehen. Frigga. Odin mich sendet Fragen zur Wohle, wegen des düsteren Traumes von Baldur. Sieh, die Prophetin schauet die Zukunft, kennet, was da ist, weiß, was gewesen. Fulla. Sag, wer betreuet selige Götter? Wohnt nicht in Hallen schimmernder Säulen Baldur gesichert? Mächtig ist Baldur, trägt in der linken glänzenden Goldes dreifache Speere, trägt in der rechten drohend sein Schlachtschwert. Welcher der Götter mag ihn verderben? Frigga. Naht die Stunde, fallen auch Starke. Viele der Lager stehen bereitet drunten in Nilfheim. Gierig ist Hela, zählet die Gäste, hält sie in düstren Burgen gefangen. Fulla. Müssen auch Götter wandeln nach Nilfheim? Herrschet nicht Odin droben im Lichte, drunten im Dunkel? Kann auch geschehen, was er nicht wolle? Frigga. Mächtig sind Riesen, nennen die Erde trotzig ihr Erbteil. Fulla. Wer sind die Riesen, welche der Götter Erbe bestreiten? Frigga. Hör, was ich sage. Rückwärts die Seele schauend gewendet. Einst war der Mond nicht, war nicht die Erde. Feuer im Raume ewiglich brannte. Drunten war dunkel, Kälte und Nachtfrost. Einstens das Feuer mischte dem Dunkel lebende Kräfte. Mächtig erwuchs da Ymer, ein Riese, welcher erzeugte viele der Riesen. Uneins sie wurden, töteten Ymer, dass er gewaltig rollt in die Tiefe. Und aus dem Haupte wuchsen die Berge, und aus dem Odem wölbt sich der Luftkreis, und aus dem Leibe wurden die Ebenen. Aber es kamen droben vom Lichte viele der Götter, Odin sie führte, und es entzweiten schreckliche Kriege selige Götter, irdische Riesen. Friede noch fern ist, denn zu den Feinden hat sich der böse Loke gesellet, hat sich mit Riesentöchtern vermählet, Fenris den argen Wolf so erzeuget und die verruchte Schlange von Midgard. Dann auch der toten Herrscherin Hela. Diese sind mächtig, trotzen mit gleichen Kräften den Göttern. Diese befürchtet Odin für Baldur. Darum zur Allesseherin sendet Odin mich nieder. Fulla, siehe, die fragende Flamme entglühet. Siehe, der Runen Zeichen sind fertig, vielfach gemischet, wartend der Deutung. Frigga, höre mich, alte Seherin, Wohle, Mitternachtstochter, Mutter der Zeiten, du, die mit Armen reiche zum Himmel, du, deren Fußtritt Nilfheim erbebet, sage, was dräuet Baldur dem Schönen, sage, was wollen ängstliche Träume warnend verkünden. Fulla, lausche, sie schweiget, mächtiger Rede, stärkere Beschwörung ruf ihr entgegen, blicke nach Norden, lege die Zeichen, schüre die Flamme. Frigga, du, die du zählest, treffende Pfeile Wodans im Köcher, ehe sein Geschoss noch scheidet vom Bogen, höre, Prophetin, höre, mich höre. Die Wohle. Bereit ist die Tafel, die Becher sind trübe, der Wein ist wie blutrot, die Gäste sind düster. Sie schweigen und sehen begierig zur Türe, denn einer der Stühle ist leer noch für einen, des harren die vielen, des zögernden Gastes. Sie schweigen und sehen begierig zur Türe. Frigga, wem ist der leere Platz dort bereitet? Wo ist die Tafel? Wer sind die Gäste? Die Wohle. Die Tafel ist drunten. Vergangenheit nippet mit bleichem Gesichte an kärglichen Bechern. Frigga, Seherin, wehe! Wird aus dem Kranze Asgards die Rose sinken zum Staube? Knospe des Tages, herrlicher Morgen, wirst du den Reigen fliehen der Stunden? Eins mir noch sage, welcher der Götter, welcher der Riesen treuet dem Sohne? Die Wohle. Der listige Loke der finsteren Tochter gesellet den Schönen. Frigga, weh mir, wehe. Röte, die erste färben wird Helas düstere Mienen, wenn sie den schönen Fremdling begrüßet. Wehe mir, wehe. Werden ohnmächtig nimmer die Götter rächen den Frevel an dem Geschlechte trotziger Riesen? Nimmer erwürgen Lokes Erzeugte, werden die Götter sich nie der Herrschaft dauernd erfreuen? Dieses noch sage, schweige dann immer. Die Wohle. Erfahren du viel hast, verstummen nun gönne der Schweigen Gewöhnten. Die Stirn ist traumerfüllet, die Wimper schlafbedürfend, die Lippe rede müde, erfahren du viel hast, verstummen nun gönne der Schweigen Gewöhnten. Frigga, wahrlich, den Schlummer würdest dem schweren Auge entreiben, käme nur selber, Odin, der starke, herrliche König, kundige Rede dürftest nicht verweigern. Die Wohle. Es können nicht Götter bezwingen im Busen das feste, uralte, beständige Herz mir. Frigga, Sprüche wohl gibt es, Zahlen und Kreise, Toten zu öffnen selber die Lippen. Aber nicht herrisch will ich gebieten, flehend ich komme Odin, der Starke, bittet dich, rede. Die Wohle. Vernimm denn, o Frigga, nicht können sie dauern, die Reiche des Zwistes. Der mächtige Odin besiegen nicht konnte in Fülle der Jugend die Stärke der Riesen. Wird schwerere Kriege er ihnen bereiten, wann spätere Jahre ihn selber besieget? Zwar Ymer ist tot längst, doch lebt ihm im tiefen, versteinerten Herzen der Groll gegen Götter. Er lebt in den Kindern der irdischen Riesen. Der listige Loke hat göttliche Kräfte den Ehren vermählet. Des freuet sich Ymer, ergötzt sich der Siege der Enkelin Hela. Sie spottet im Abgrund vergänglicher Herrschaft gewaltiger Götter. Frigga, jammervoll Schicksal, rauben wird Hela sieghaft den schönen göttlichen Sohn mir. Die Wohle. Die Klage verspare dem größeren Weh noch. Es nahe die Stunde, ich sehe sie kommen. An nächtlichem Schauer erkranke der Morgen ableicht vor Entsetzen. Das siegende Dunkel verdränge den Mittag. Da rufet der Wächter des Himmels zum Kampfe, die Götter von Asgard, denn Söhne des Feuers in kriegerischen Reihen verderbend bedrohen die Sitze der Götter. Und Loke gesellet sich Feinden der Götter. Es sprenget die Ketten der schreckliche Wolf auch. Es kommen die Riesen der Berge gezogen. Da Odin erkennt die Stunde des Falles in ahnender Seele. Dem Wolfe liegt der herrliche König. Der Himmel erbebet, es berstet die Erde. Der hungrige Abgrund eröffnet die Lippen. Verschlinget die irren, vermischeten Räume, verschlinget das Feuer und Dunkel und Kälte, Gedanken und Zeiten und Himmel und Götter in dauernder Dämmerung. Ende von Abschnitt 13, gelesen von Alice Stein.